Mal gibt es Dank nach Dank, mal gibt es Tritt nach Tritt. Mal geht es gut voran, mal geht es Stück für Stück. Mal geht es Sprung für Sprung, mal geht es Schritt für Schritt. Mal geht es drei Runden vor und mal 50 Stück. Mal geht es ganz entspannt, mal gibt es Kick nach Kick. Mal geht es ganz langsam los und mal richtig fix. Mal kommt nichts auf nichts und nur mit Dach und Krach. Und mal kommt Hit nach Hit, heute schon den achten Part. Mal kommt Flut nach Flut, mal kommt Ebbe nach Ebbe. Mal Stufe nach Stufe, mal Treppe nach Treppe. Zuspruch und Mut, mal kommt Frust nach Frust. Fett auf die Fresse, mal Kuss nach Kuss. Plus nach Plus, mal kommt Pleite nach Pleite. Mal Meter für Meter, mal Meile für Meile. Mal Seite für Seite, Zeile für Zeile. Mal Taito wie Geilo, mal auch Scheiße wie Scheiße. Arbeit nach Arbeit, mal Pause nach Pause. Mal frei sein in Freiheit, mal Klausel nach Klausel. Kaufen und kaufen, mal knapsen und knapsen. Mal glauben und glauben, mal auch hassen und hassen. Höher und höher, mal tiefer und tiefer, mal König, mal Krieger, mal Verlierer, mal Sieger, mal Kröte, mal Tiger, mal Stärke wie ein Bär. Mal so'n Ziel anvisiert und mal nur so ungefähr. So und mal so, mal so. Mal zurück, mal voran, mal geht's auf, mal geht's ab. So und mal so, mal so. Ganz entspannt, ruhig weg, mal ruckzuck und zack, zack. So und mal so. Grauer Schatten, mal Licht, mal geht viel, mal geht nichts. So und mal so, mal so. Mal ist es falsch, mal richtig, mal mit Kraft, mal fehlt bis. So und mal so. Mal geht es Schlag auf Schlag, dann nur mit Ach und Krach. Mal allein durchgezogen, mal lieber abgeklatscht. Mal alles probieren, ne, lass das mal jung. Mal ist der Weg noch lang, mal nur ein Katzensprung. Mal ist nix zu viel, mal reicht alles nichts. Mal ist nix schon zu viel, da du in der Falle bist. Mal frei wie ein Hahn, mal frei wie ein Adler. Mal läuft alles nach Plan, mal ein einziges Desaster. Einmal ist keinmal, dann einfach vergessen. Doch zweimal schon das Doppelte, weil alle drüber sprechen. Mal voll wichtig, mal belangloser Scheiß. Mal ganz unbedeutend, mal auf Endboss-Style. Mal Produzent, mal DJ, mal MC. Mal übersättigt, doch dann wieder Hunger nach mehr Beats. Mal wieder derbe angefixt, als ich merke, ich wär zu nix. Kann Kimusa wer und ich als der Terrorist. Mal relax, mal gibt Stress. Mal ist fresh, mal wie Dreck. Mal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Mal fragt man sich, ob es war oder man nur am Träumen ist. Mal Sonne und heiß, mal Winter und nass. Mal hasst man die Liebe, mal liebt man den Hass. Mal nur unter'n Liter, mal trinkt man ein Fass. Mal pack ich mal kräftig mit, dann mal was, wo ich die Finger von lass. Mal Superheld, dann wieder Bösewicht. Mal ausdrucksstark, mal was das blöde klingt. Entscheide dich nicht zu schnell für die falsche Seite, denn sogar jede Medaille hat ne zweite. So und mal so, mal so. Mal zurück, mal voran, mal geht's auf, mal geht's ab. So und mal so, mal so. Ganz entspannt, ruhig weg, mal ruckzuck und zack, zack. So und mal so. Grauer Schatten, mal Licht, mal geht viel, mal geht nichts. So und mal so, mal so. Mal ist es falsch, mal richtig, mal mit Kraft, mal fehlt bis. So und mal so, mal so. Mal zurück, mal voran, mal geht's auf, mal geht's ab. So und mal so, mal so. Ganz entspannt, ruhig weg, mal ruckzuck und zack, zack. So und mal so. Grauer Schatten, mal Licht, mal geht viel, mal geht nichts. So und mal so, mal so. Mal ist es falsch, mal richtig, mal mit Kraft, mal fehlt bis.